Nein, meine Damen und Herren, kein Diktator kann uns retten. Wir selbst müssen uns helfen, indem wir die Scheu vor der Verantwortlichkeit bei uns allen und bei den Parteien vor allem bekämpfen, die sich in verantwortungsbewusster Mitarbeit im Reichstag versagen. Es ist natürlich viel leichter, dem Volke zu erklären, dass man keine Steuern brauche, damit das Reich sich finanziell leistungsfähig erhalten kann. Man solle nur die Tributlastenzahlungen einstellen und alles sei gut. Wer den Massen so etwas sagt, hat bei ihrer Not und bei ihrem begreiflichen Zorn gegen unsere finanzielle Blutleermachung durch das Ausland naturgemäß ihr Ohr. Weit schwerer ist es, vernünftig und ruhig ihnen zu sagen, dass das so mit Gewalt nicht angeht. Haben wir schon vergessen, wie uns die Ruhrbesetzung zurückgeworfen und an den Rand des Abgrunds geführt hat? Wie für Deutschland sich heute in einem Irrsinnstaumel einem Diktator etwa von der Art des Herrn Hitler in die Arme? Was wäre damit gewonnen? Deutschland will leben und Deutschland muss leben. Die Welt will sie nicht selbst politisch, kulturell und wirtschaftlich um große Zeitspannen zurückgeworfen werden, wird ihm seinen Lebensraum und seine Existenzmöglichkeiten gewähren müssen. Wir kämpfen für diese Ziele in der Deutschen Republik und mit und für die Demokratie. Jeder Defätismus, jede miede und verzweifelte Resignation in solchen Zeiten, jedes Gefühl, schlimmer kann es ja doch nicht mehr kommen, sind eine Versündigung am deutschen Volke und am wahrhaft deutschen Geiste. Jawohl, es kann noch viel schlimmer kommen, wenn wir nämlich wirklich an uns und an der Fähigkeit verzweifeln, uns als freie Menschen durch die gesammelte Kraft eines freien, auf Selbstregierung gestellten Volkes emporzuarbeiten. Nur Minderwertigkeitsgefühle, nur Schwachheit und Scheu vor der Selbstverantwortung bringen Völker dazu, sich in die Arme eines Diktators zu pflichten, der uns zu suggerieren sucht, dass er der Starke sei, dass er uns retten könne. Es gibt nichts Stärkeres als das gesammelte Demokratische, seines Wertes bewusst und seine politischen Freiheiten gegen jeden Raubversuch verteidigende Deutschland. Dieses Deutschland, das monarchische Bevormundung abgestreift hat, will dafür nicht die noch unerträglichen Ketten einer auf Unwahrhaftigkeit und Volksbetrug aufgebauten, vor keiner Gewalttätigkeit, vor keiner Niedertracht zurückschreckenden Diktatur eintäuschen.